Wir waren früher so richtig glücklich, du warst schlank, ich war üppig. Wir haben ein Kind und ein Haus, ein Hund, eine Katze und eine Maus. Wir waren so eine richtig schöne Familie, spielten jeden Sonntag Spiele, bis an diesen einen Tag, an den ich gar nicht denken mag. Es gab eigentlich keinen richtigen Grund, doch die Worte flogen aus unserem Mund. Du hast mich beschimpft und gestoßen, schon flogen die vollen Bierdosen. Es war ein gemütlicher Abend, verdammt, ich hab mich nur nicht mehr bedankt. Für mich war alles selbstverständlich und jetzt seh ich, wie du zusammenbrichst. Blut überströmt, liegst du hier, ich komm langsam wieder zu mir. Es tut mir so leid, Schatz, ich liebe dich, du bist die einzige für mich. Du stehst auf mit dem leeren Blick, gehst ins Kinderzimmer, schaust nicht zurück. Du wächst unser Kind, aufsteh großer, wir fahren zu Oma und Opa. Ich kann nicht fassen, was passiert ist. Ich geh in den Keller, schau, wo das Bier ist. Im Keller geh ich zum Motorrad hin und denke, wie verliebt ich in dich bin. Ich starte die Bockfaust der Garage auf die Straße, wo ich sie weglasse. Mit 180 durch die Nacht, das habe ich noch nie gemacht. Ich komm zu nem kurvigen Stück, schalte nur mal kurz den Gang zurück. Dreh sie hoch, bis sie begrenzt, bis sie plötzlich hinten tanzt. Der Reifen rutscht weg, ich kann sie gerade noch halten. Nächste Kurve, wieder runterschalten, mit dem Knie runter in den Dreck. Und dann geht's ums nächste Eck. Auf einmal sehe ich ein Auto von mir, ich denke mir, es gehört dir. Dreh den Bock voll auf im letzten Gang, im letzten Moment sehe ich dann dein Auto, du sitzt drin am Straßenrand. Ruf's gerade zu Hause an, ich schau auf den Tacho, dann fange ich zu bremsen an. Doch ich erwische dein Auto frontal, in diesem Moment ist mir alles egal. Ich sehe hoch in die Luft, in meine Nase steigt ein Duft. Ich sehe alles langsam vorbeigehen, es ist als würde die Zeit stehen. Von mir in der Nacht macht sich ein Baum breit, da denk ich mir, es ist zu weit. Als ich wach werde, ist alles da, ein RTW, ein NRW, ein NAH. Die Ärzte sind bemüht, mich zu retten, während sie eine Infusion setzen. Alles ist voll mit Blut, ich sage, Schatz, es geht mir gut. Ich merke, wie ich schwächer werde und die Sanitäter immer schneller werden. Ich merke, wie ich schwächer werde, um mich herum zittert die Erde. Der Arzt sagt, wir können nichts machen, ich kann das nicht fassen. Mein Schatz kommt her, nimmt mich in den Arm, ich fang langsam zu zittern an. Sie streichelt mich und hält mich warm, dann schlaf ich ein in ihrem Arm. Ich werde plötzlich hochgezogen, doch mein Körper liegt noch am Boden. Ich merke, wie ich frei atmen kann, ich sehe dich, du hältst den Atem an. Tränen laufen über dein Gesicht, du schreist in der Nacht, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist Samstagabend ein junger Familienvater ums Leben gekommen. Der Mann raste mit seinem Motorrad mit weit überhöhter Geschwindigkeit eine Straße entlang und dürfte dabei in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Besonders tragisch wiegt der Umstand, dass der 28-Jährige mit dem Fahrzeug seiner Frau kollidierte. Dem Unfall war ein Familienstreit vorausgegangen. Der Mann war im Zorn auf sein Motorrad gestiegen. Seine Ehefrau hat ihn später mit dem Auto gesucht, als es zu der tödlichen Kollision kam.